mit dem Mike. Schreib es auf ein Blatt, schick mir den Termin per SMS. Ich kommuniziere euch ab, es sind meine Straßen und ich drehe krumme Dinger, denn ich scheiß auf alles, weil ich will Kohle wie Timbaland. Du kannst kämpfen, doch das Geld hat schwarze Haare. Ich verticke weiter Kokain und zähle meine Tage. Wie lange ich noch brauche, weckt bei mir kein Interesse. Ich hab Geld in meiner Lunge und hör niemals damit auf. Alles nimm seinen Lauf, ich schub's euch in den Fluss. Mit Gewichten an den Füßen, mach das Leben mit dem Schluss. Denk, du wärst ein Gangster, doch ich nenn so etwas Knüppel. Ich verkloppe deine missgeburten Freunde mit nem Knüppel. Keiner von euch Spaß ist härter als eine Schnecke. Ihr seid möchtegern Berliner und schieb Optik, wie ich rappe. Du suchst deine Wurzeln in dem Jet nach NYC. Deutscher Rap will Ghetto werden, doch die Nutte weiß nicht wie. Sonny Black ist der Boss und daran wird sich nichts ändern. Ihr habt alle keine Eier, ihr seid ruhig, wenn ich rede. Sonny Black ist der Boss. Meine Firma heißt jetzt Agro und die Groupies wollen ficken, weil ich Geld mache hier. Sonny Black ist der Boss und daran wird sich nichts ändern. Ihr habt alle keine Eier, ihr seid ruhig, wenn ich rede. Sonny Black ist der Boss. Meine Firma heißt jetzt Agro und die Groupies wollen ficken, weil ich Geld mache hier. Rap macht mich Fame und die Drogen bringen Knete. Ich besauf mich an der Tanke und komm dann zu deiner Fete. Deine Mama denkt, dass Agro nur Spaß ist. Heute merkt sie etwas Hartes, wenn mein Schwanz in ihrem Arsch ist. Ich hab dir gezeigt, dass dein Leben noch von gestern ist und deine Kinder missgeboten, weil du deine Schwestern fickst. Ich hab Hunger und mein Herz durch Chrom ersetzt. Ich mach Action, um zu essen, nur nicht mal in deinem Text. Ihr Opfer kackt euch ein, ich bin da, um da zu bleiben. Komm bitte mit nem Freund, weil ich boxe ich mit euch beiden. Ihr seid alles Kinder, rennt um euer Leben, wenn ich bounce. Mein Hund riecht deine Angst, du das Blut aus seiner Schnauze. Es ist dein Schwanz, der hart wird, wenn ich komme. Ich trag Halo-Gangster-Shirts und werd braun unter der Sonne. Ich sag's euch, Leute, wir sollten was ranschaffen, bevor er ausfällt. Sonny Black ist der Boss und daran wird sich nichts ändern. Ihr habt alle keine Eier, ihr seid ruhig, wenn ich rede. Sonny Black ist der Boss. Meine Firma heißt jetzt Agro und die Groupies wollen ficken, weil ich Geld mache hier. Sonny Black ist der Boss und daran wird sich nichts ändern. Ihr habt alle keine Eier, ihr seid ruhig, wenn ich rede. Sonny Black ist der Boss. Meine Firma heißt jetzt Agro und die Groupies wollen ficken, weil ich Geld mache hier. Daran wird sich nichts ändern, ihr habt alle keine Eier, ihr seid ruhig, wenn ich rede. Sonny Black ist der Boss. Meine Firma heißt jetzt Agro und die Groupies wollen ficken, weil ich Geld mache hier. Sonny Black ist der Boss. Und daran wird sich nichts ändern, ihr habt alle keine Eier, ihr seid ruhig, wenn ich rede. Sonny Black ist der Boss. Meine Firma heißt jetzt Agro und die Groupies wollen ficken, weil ich Geld mache.